Hallo? Ja, hallo, kann ich mal den Rumpf sprechen? Wer ist denn da? Der Möb. Der wer? Der Möb 2K. Möb 2K? Ja, ich soll Ihnen sagen, dass Sie das Telefon hochbringen sollen. Aber was ist das denn für ein Name? Das ist nur ein Nickname. Sind Sie von der... Aber Sie sind doch kein... Sie wollen doch Rumpfs nichts tun, oder? Nein. Okay, kleinen Moment, ja? Ja. Hier, für dich. Hallo? Gute. Moin! Na, Digga, du? Wie geht's dir? Oh, was geht? Wie geht's? Ey! Ja? Ja? Ja. Geht's dir gut? Ja, aber sicher doch. Bist du der... Wer bist du? Ich bin der Web 2K. Mit, hast du gerade mit meiner Mutter gesprochen? Ja, ja, halt's Maul, Mann. Hab ich dich verarscht, ne? Doch, Quatsch. Doch, hab ich. Hey, aber ich hab hier meinen Anstand. Ich wollte dir nicht einfach Gute sagen. Wolltest du mir Gute sagen? Ja. Digga, kommst du irgendwo aus Mainz oder so? Na, Frankfurt. Frankfurt, ne? Da sagen die sowas, ne? Ja. Gute, Alter. Das ist doch... Warum sagt man das? Das ist einfach so. Weißt du, was man bei uns in Indien sagt? Nö. Hä? Nö. Sag ich dir nicht. Oh. Okay. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, den Heckbit muss ich grüßen und den Bullock. Den Bullock? Ja. Wie alt bist du denn, mein Freund? Was? Wie alt bist du? Ich bin 17, warum? 17? Ja. Ja, weil ich zurzeit Single bin. Oh, geil. Und du, bist du Single? Aber hallo, für dich schon. Bist du oder nicht? Ja, für dich schon. Ja, wie für mich? Entweder ja oder nein, ich will nicht in eine Beziehung funken. Ach, das macht nichts, du darfst das. Nee, ich will das nicht. Nachher ist dein Freund nachher echt im Arsch oder so. Ja, ach nee, der versteht das. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Echt? Ja. Geht das wirklich? Ja, auf jeden Fall, Mann. Okay. Okay. Okay, Digga. Aber ey... Aber eine Frage. Ja. Bist du G oder L? Halt's Maul, Mann. Nein, bist du G oder L? Nee, ich bin gar nichts. Sag mal, du musst eins sein. Nö. G oder L? Nee. Sag doch. Mal M. Hä? Ganz normal M. Ja, ich weiß, du bist M, das ist mir schon klar. Ja. Bist du G oder L davon? Ach, was weiß ich, Mann. Ja, G oder L, überleg. Ja gut, dann G. G? Ja. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay. Und okay, und M bist du oder was? Ja, auf und, jeden Fall. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, schon. Okay, alles klar dann, ne? Alles klar. Und danke, dass du nochmal zugegeben hast, dass du gay bist. Okay, mach's gut, dann, ne? Ich steh dazu. Schönen Tag noch, du Spinner. Oh, hau rein. Tschüss, halt's Maul, laber nicht sowas, Mann. Geh nach Hause. Geh ja, ciao. Tschüss. So, okay, Mann. Er ist gay, auf jeden Fall gay behindert, gay. Und was gibt es noch alles mit gay? Ja, das ist immer der eine, der, weißt du, ihr kennt doch, guck mal, gay, ne? Und der Möb2K ist einer, der geht immer in, bei findmich.net und da macht er mal ein Foto von sich hin und dann steht da unten so gay gemeinsam chatten.